Das sind die aktuellen Themen. Arbeitsforum Jugendpolitik, falsche Anwälte und Drakenburg unterliegt TV Stur. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Eine Bürgerin aus Wietzen wurde von einer angeblichen Anwaltskanzlei angerufen. Ihr wurde mitgeteilt, dass sie aus früheren Gewinnspielteilnahmen Schulden in Höhe von 18.000 Euro zu bezahlen hätte. Der Betrag sollte auf ein Auslandskonto in der Türkei überwiesen werden. Die Angerufene reagierte besonnen und gab zu verstehen, dass sie eine Strafanzeige erstatten würde. Nach Beleidigung von seitens der Betrüger legte die Frau auf. Die Polizei Nienburg rät in solchen Fällen, Ruhe zu bewahren und niemals Geldbeträge zu überweisen. Seit einiger Zeit gibt es in Nienburg ein Arbeitsforum Jugendpolitik. Hier treffen sich Jugendliche, beraten über Themen, die sie selbst aussuchen. Die Gruppe besteht aktuell aus 10 bis 15 Aktiven. Geplant ist, ähnlich dem Seniorenbeirat, ein politisches Gremium für Jugendliche in Nienburg zu schaffen. Zunächst müsse eine Satzung beschlossen werden, erläutert Jamila Fatma Hunike. Also wir wollen jetzt erstmal unsere Satzung, sozusagen die Regeln beschließen und sind dann letztes Mal so zu dem Schluss gekommen, so ohne Regeln kein Spiel, und wollen dann demnächst mal anfangen, da ein bisschen in getrennten Arbeitsgruppen zu arbeiten. Also einmal so, was die Medien betrifft, dass wir auch so ein bisschen medienwirksam werden und dann vielleicht eine Website und ähnliches. Ab morgen wird für rund 4 Wochen das neue Leitbild der Stadt Nienburg öffentlich ausgelegt. Die Unterlagen können während der Dienstzeiten im historischen Rathaus Zimmer 111, 112 eingesehen werden. Der Entwurf beinhaltet die Ergebnisse des Workshops, der parallel zur Sitzung des Wirtschafts- und Marketingausschusses am 6. April im Ratssaal stattgefunden hatte. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußballbezirksliga verlor am Sonntag der TuS Drakenburg im 25. Saisonspiel mit 0:1 gegen Stur. Der TuS verpasst somit die Möglichkeit, sich frühzeitig aus dem Abstiegskampf zu verabschieden. Weiterhin trennten sich Hoya und Sulingen torlos 0:0. Bereits am Samstag verlor Uchte gegen Diepholz mit 1:2 und Freitagabend siegte Landesberg mit 6:1 in Neunkirchen und Maglohe mit 1:0 in Rheden. Maglohe kann somit auf den Relegationsplatz vorrücken und einen direkten Abstiegsplatz verlassen. Das Spiel des Tabellenführers Steimke in Twistringen wurde abgesagt. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.